Check. Heute Musik zu und vor allem über Voodoo, Santeria und Candomblé. Am Mikrofon ist Rainer Blome. They call me Dr. Jones, known as the Night Tripper. Got my satchel of gris in my hand. They be tripping up and back down the bayou. I'm the last of the best, they call me the greedy man. Got many clients, come from miles around, running down my prescription. I got medicine to cure all y'all's ills. I got remedies of every description. Love trouble, you got a bad woman you can't control, I got just the thing for you. Something called controlling hearts and get together drops. If you work too hard and you need a little rest, try my easy life rub or put some of my boss fixed jam in your breakfast. Try a little bit of call me Dr. John, known as a night tripper. A satchel of gris in my hand. Then it tripping up, back down the bayou. You know I'm the last of the best. I'm known as a gris man. Sell it. Water, if your neighbors give you trouble, put your business in the street. Feel it do for my whole card, it won't be deep. Try my dragon's blood, my drawn powder, and my sacred sand. Never a little black cat oil if your woman got another man. Some goof and dust, we need a black a ball stick, I don't know if you're using out the palm of your hand. Hey, now, Bombay, yeah, yeah. Devil, she's strange, oh, that sand. Put her on your woman's feet, and see if she don't have you up on the road. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Gree, gree, gumbo, yeah, yeah. Yeah, yeah. Hey, now, boy. Mac Ribbonuck, auch bekannt als Dr. John, ist in New Orleans ein Musiker, Sänger, Pianist und Songschreiber, der über die Grenzen seiner Heimatstadt anerkannt und respektiert wird. Darüber hinaus ist er aber unter dem Namen Dr. John Crow, alias The Night Tripper, der erste Musiker gewesen, der die Geheimnisse von Voodoo und die Magie seiner Zeremonien und deren spirituelle Kraft in seine Musik hat einfließen lassen. Und das ganz bewusst und wohl auch wissend, dass der Voodoo-Kult ein Geheimkult ist und auf keinen Fall für die nichtgläubige Öffentlichkeit bestimmt ist. In the Bible by a stone. Nobody wants to say what death left dead. A tidal wave is gonna dig your grave. You down, down, down, down, where you can never run. Der Voodoo-Kult ist weit verbreitet im tiefen Süden der USA, im karibischen Raum und in Brasilien und nicht zu vergessen in vielen Gegenden Afrikas. New Orleans, dort wo Dr. John zu Hause ist, ist eins der Voodoo-Zentren. Als Mischung aus afrikanischen Urreligionen, die einst die schwarzen Sklaven mitbrachten, und einer Verflechtung von prunksüchtigem Katholizismus, der von den Spaniern stammt, spielt der Voodoo in New Orleans eine große Rolle. Obwohl öffentlich niemand darüber spricht, ist nach vorsichtigen Schätzungen in der Gegend um New Orleans jeder achte Einwohner ein Voodoo-Gläubiger. Es gibt sogar ein ganz offizielles Voodoo-Museum, in dem das Gedenken an berühmte Voodoo-Priester und Königinnen wachgehalten wird. Wie zum Beispiel an Marie Laveau, einer Voodoo-Queen, die vor 130 Jahren gelebt hat, deren Name aber heute noch jeder kennt. Wind beep. jive me, but I know they must be crazy. Don't see their misfortune, else they just lazy. Je suis le grand zombie, my yellow belt of Charizard. Ain't afraid of no tomcat, fill my brains with poison. Walk through the fire, fly through the smoke. See my enemy at the end of the rope. Walk on pins and needles, see what they can do. Walk on gilded splinters with the cane of the Zulu. Dang, I'm in a con. My coffee, drink poison in my chalice. Pride begins to fade, and y'all feel my malice. Put Gree-Gree on your doorstep, soon you'll be in the gutter. Melt your heart like butter, I can make you stutter. Think about a call, make kill it, call, call. Walk on, kill it, splinter. Call, make kill it, call, call. Walk on, kill it, splinter. Swally, your pot and your mare, your mammy, your dante cousin, the whole family, your fine and the course along, and jovial chandel, still a fake carabas, Coco Roby Show, Coco Roby Show, Padre Diablo, Grand Kong. Did I put up? Padre Abel. Walk on Gilded Splinters, Dr. Johns wohl bekanntester, vom Voodoo beeinflusster Song. Dambala, Aida, Eslima und Papa Wemba heißen die bekanntesten der Voodoo-Götter, die bei den Voodoo-Zeremonien angebetet werden. In dem Film Angel Heart mit Mickey Rourke und Robert De Niro in den Hauptrollen gibt es die bis dato authentischste Voodoo-Film-Zeremonie zu sehen. Und da kann man sich ein gutes Bild von der Inbrunst und der Ekstase bei solchen Voodoo-Zeremonien machen. Doch was die Musik anbetrifft, die ja bei den Zeremonien fast ausschließlich auf Trommeln gemacht wird, so ist Dr. John bisher der Einzige, der den magischen Zauber von Voodoo und dessen Geheimcode-Wörter in Songs gepackt hat. Natürlich gibt es auch andere New Orleans-Musiker, die Voodoo-Songs singen und spielen, doch das sind dann meist immer alte, traditionelle Lieder wie Giacomo, Maman Rosin oder Aiko Aiko, die Leute schon vor 100 Jahren dort gesungen haben. Hier ist eine kleine Auswahl mit Zachary Richard, Bo Dillis und John Allen. Bye. Fight don't worry, fight don't run. Cause on Mardi Gras morning we all have fun. I bum bum know I walk another little bitty ball from where I'm time. And I bum bum know I walk another Lord I'm going to dump out time. And I spy bum holler said what he said, yeah. Be a little bitty boy bum bum walk another quad got kill on me. One eye Giacomo, Giacomo, Giacomo, P.I.A. Giacomo, Giacomo, Giacomo, P.I.A. We go up, down, all around. Giacomo, P.I.A. We go up, down, all around. Giacomo, P.I.A. Sit on Mardi Gras morning, we ready now. Giacomo, P.I.A. Sit on Mardi Gras morning, we coming round. Giacomo, P.I.A. Sit on, we don't worry, now we don't run. Say we all have fun on Mardi Gras. Giacomo Finale. We'll sing about Giacomo, Giacomo, Giacomo Finale. Giacomo, Giacomo, Giacomo Finale. Say son, don't you worry, son, don't you run. Giacomo Finale. Go way out there, you have your fun. Giacomo Finale. Say me everybody, Mardi Gras mo. Giacomo Finale. Say me everybody when you leave home. Black boy hollering wood yanna. Say I'm down and you got low down with. Boy, I got my banjo talking about hey. Hey, Don got Tudo. Hey, hey, Juan Magnolia. Hey, let me Giacomo Fino Hondo the morning. Giacomo Fino Hondo. Then the black boy hollering said he don't know. Boy, they jumping way uptown. That black boy hollering with the low down with. Boy, they jumping in the morning talking about hey. Hey, Don in the morning. Hey. Giacomo, Giacomo, Giacomo, Giacomo, Giacomo, Giacomo, Giacomo, Giacomo, Das war zum Schluss der Rock'n'Roll-Sänger Johnny Allen aus New Orleans, der neben vielen normalen Rocksongs auch den Juju Man im Repertoire hat. Der bekannteste Voodoo-Rocksong ist wohl Dr. Johns Walk on Gilded Splinters, den wir vorhin bereits im Original gehört haben. Aus was für Gründen auch immer hat dieses Walk on Gilded Splinters Einzug in die Popwelt gehalten. Vor rund 20 Jahren zum Beispiel kam damit die Engländerin Marsha Hunt in die Charts. See them as fortune if they're just too lazy. Sure, sweet little brands on them, my yellow belted joys on me. And a friend of the tomcat, fill my brains with poison. Walk through the fire, fly through the smoke. See my enemy at the end of a rope. Walk on pins and needles, see what they can do. Walk on gilded splinters with the king of the Zulu. Give me Kong, kitty, kitty, Kong, Kong. Walk on gilded splinters. Kong, kitty, kitty, Kong, Kong. Walk on gilded splinters. Begins to fade, and they all feel my malice. With greed on your doorstep, soon you'll be in the gutter. Melt your heart like butter, yeah, I can make you stutter. Give me calm, kitty, kitty, calm, calm. Walk on gilded splinters. Calm, kitty, kitty, calm, calm. Walk on gilded splinters. Calm, kitty, kitty, calm, calm. Walk on gilded splinters. Mom Roseanne, I don't know what to do now. Oh, my don't say some music, my mom Roseanne. Oh, my say go go. I live in the moment. They put from this, I pray me this, if I'm there to go. But do the summer swallow that little, I feel the my mom Roseanne. Pardonnez-moi tes dimanches. On va danser, s'amuser, ma mam Roseanne. Oh, mamzelle Como, allez dans mon traîneau. C'est pour prendre cet après-midi chez mamzelle Boudreau. Mais tous les samedis soirs, on va les autres. Fais ton tour, on manque à bien danser dans les alicots. Das war zum Schluss Beau Soleil aus New Orleans. Doch nicht nur in der Mississippi-Delta-Stadt ist Voodoo Bestandteil des Alltagslebens großer Bevölkerungskreise, auch in der Karibik und in Brasilien und hier besonders in Bahia ist Voodoo eine ursprüngliche Form von Seelentherapie. Auch wenn er unter unterschiedlichen Namen gehandelt wird, doch davon handelt der zweite Teil des Soundchecks heute im Deutschlandfunk nach den Nachrichten um 2:05. Zuvor aber noch eine skurrile Figur von den Bahamas. Ein Voodoo-Priester, der auch Songs schreibt und singt. Sein Name Exuma. I'm Exuma, I'm the other, oh, yeah. fait trop mal. Faire de Hippolyte. Oh bien, oh bien, oh bien. Oh bien, c'est me. I drank the water from the fiery sea. I'm in so much. I'm given name, given on Cat Island, when my mama found the pain. Creatures of the earth, they see and learn. I'm a Zuma, I'm the European man, I'm a Zuma.